viertes Kapitel, Paragraph 1 von den Geboten der Kirche im Allgemeinen. Was müssen wir außer den Geboten Gottes noch beobachten? Außer den Geboten Gottes müssen wir die Gebote der Kirche beobachten.